Abschnitt 8 aus Nicholas Nickleby, Band 5, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 44. Kapitel, Teil 2. Ralph verließ, ohne durch den Vorfall weiter, als er sich bereits ausgesprochen hatte, bewegt zu sein, den Park und begab sich in den Stadtteil, in welchem Madame Mantalinis Wohnung lag. Auf der hellpolierten Türplatte war jetzt Miss Knacks Name zu lesen, im Übrigen aber sah das Haus ganz aus wie sonst. Murmelte Ralph, das Haus mit einer Kennermiene von oben bis unten betrachtend. Sie scheinen in ganz guten Umständen zu sein. Es kann nicht lange mit ihnen währen, wenn ich aber bei guter Zeit Bescheid weiß, wie es mit ihnen steht, so bin ich sicher und kann obenein auf einen guten Nutzen rechnen. Ich muss sie nur scharf im Auge behalten. Er ging mit einem sehr wohlgefälligen Kopfnicken, als er in dem Hause verwirrtes Stimmengeräusch und ein gewaltiges Hin- und Herlaufen vernahm. Er blieb unschlüssig stehen, ob er klopfen oder noch länger horchen sollte. Nicht lange darauf wurde die Haustür geöffnet und herausschoss mit flatternden Haubenbändern ein Dienstmädchen Madame Mantalinis, das er häufig gesehen hatte. »Halt, halt«, rief Ralph Nickleby, »was gibt es? Ich bin es. Hörten Sie mich nicht klopfen?« »Ach, Mr. Nickleby«, sagte das Mädchen, »gehen Sie um der Liebe Gottes willen hinauf. Der Herr hat es wieder getan.« »Was hat er getan?« fragte Ralph verdrießlich. »Ich wusste es wohl, dass er es tun würde, wenn er dazu getrieben würde. Ich habe es immer gesagt.« »Törin von Mädchen, troll dich wieder hinein, bring Familiengeschichten nicht in der Stadt herum und zerstöre den Kredit des Hauses nicht. Hörst du, augenblicklich hinein mit dir!« Er drängte die bestürzte Zofe in das Haus hinein, verschloss die Tür und eilte die Treppe hinauf. Das Mädchen musste ihm vorangehen. Im Wohnzimmer war es sehr laut, er trat hinein und wurde durch die seinen Blicken sich darbietende Szene nicht wenig überrascht. Sämtliche junge Frauenzimmer, einige mit Hüten und andere ohne Hüte, waren anwesend. Ihre verschiedenen Stellungen drückten Schrecken und Bestürzung aus. Einige hatten sich um Madame Mantalini, die in Tränen auf einem, und andere um Miss Knack, die in Oppositionstränen, Anmerkung des Übersetzers, wie Oppositionskutschen oder Dampfschiffe, auf einem zweiten Stuhle saß und noch andere um Mr. Mantalini gesammelt, der vielleicht die hervorstechendste Figur in der ganzen Gruppe war. Denn Mr. Mantalini lag, die Beine der ganzen Länge nach auf dem Fußboden ausgestreckt, da ein sehr großer Bedienter, der nicht zu wissen schien, was er damit anfangen sollte, stützte ihm Kopf und Schultern, seine Augen waren geschlossen, sein Gesicht war blass, sein Haar verhältnismäßig straff. Er biss die Zähne zusammen, hatte ein Fläschchen in der rechten und einen Teelöffel in der linken Hand und seine sämtlichen Glieder waren steif und starr. Trotzdem allen aber weinte Madame Mantalini nicht über die Leiche, sondern schalt in heftigen Ausdrücken und zwar unter einem so betäubenden Zungengeräusche, dass der unglückliche Bediente dadurch fast von Sinnen gebracht zu sein schien. Ralph drängte sich durch die Nächststehenden hindurch und fragte, was es gäbe, worauf der Lärmen sogleich 20-fach zunahm und Erwiderungen und Ausrufungen wie »Er hat sich vergiftet«, »Nein, er hat es nicht getan«, »Lass deinen Arzt rufen«, »Nein, nein, er stirbt«, »Er stellt sich nur so«, nebst noch vielen anderen Ähnlichen, welche sämtlich eine wahrhaft betäubende Zungenfertigkeit der Damen bewiesen, von allen Seiten ertönten, bis man endlich sah, dass Madame Mantalini Ralph anredete, Neugier, was sie wohl sagen möchte, die Redebegier überwand und die vollkommenste Stille eintrat. »Mr. Nickleby«, sagte Madame Mantalini, »ich weiß nicht, welcher Zufall Sie hierher geführt hat.« Hier vernahm man von einer gurgelnden Stimme, wie wenn ein Patient fantasiert, die Worte »Gottverdammte Holdseligkeit«, doch achtete niemand mit Ausnahme des Bedienten darauf, der heftig erschrak, solche Töne wie zwischen seinen Fingern hervordringen zu hören, seines Herrn Kopf mit ziemlich starkem Schalle auf den Fußboden niederfallen ließ und, ohne Neigung an den Tag zu legen, ihn wieder aufzuheben, die Umstehenden ansah, als ob er etwas recht Gescheites getan hätte. »Ich will indes«, fuhr Madame Mantalini, die Augen abtrocknend, mit großer Entrüstung fort, »vor Ihnen und vor allen hier Anwesenden zum ersten Male und ein für alle Mal erklären, dass ich der Verschwendungssucht und der Ruchlosigkeit des Menschen dort nie wieder Vorschub leisten werde. Ich habe mich lange genug von ihm zur Närrin haben lassen. Er wird in Zukunft selbst für seinen Unterhalt sorgen, wenn er kann und mag dann Geld ausgeben, so viel und wo und wie es ihm beliebt. Es wird aber das meinige nicht sein, und bedenken Sie sich daher wohl, ehe Sie ihm noch ferneren Kredit geben.« Mr. Mantalini begann hier auf das Schrecklichste zu wehklagen, dass der Apotheker die Blausäure nicht stark genug zugemischt habe, und erklärte, dass er noch ein paar Flaschen leeren werde, um das angefangene Werk zu vollenden. Allein seine Gattin blieb dabei vollkommen ungerührt, gab ein Verzeichnis von Galanterien, Verschwendungen, Beweise von Lug und Trug und ganz besonders von Untreue des Liebenswürdigen zum Besten und schloss mit einem feierlichen Proteste gegen die Annahme, dass sie auch nur noch die mindeste Achtung vor ihm hege, welchem Proteste sie um ihre Aufrichtigkeit in Betreff ihrer gänzlich veränderten Gefühle noch mehr zu erhärten, die Versicherung hinzufügte, dass sich Mr. Mantalini innerhalb der letzten 14 Tage nicht weniger als 6-mal vergiftet und dass sie schlechterdings nichts getan oder gesagt habe, sein Leben zu retten. »Und ich bestehe darauf«, sagte Madame Mantalini schluchzend, »von ihm geschieden zu werden. Will er sich nicht freiwillig von mir trennen, so trage ich auf eine gesetzliche Scheidung an. Ich habe Gründe genug dazu, und ich hoffe, dass mein Schicksal allen Mädchen eine Warnung sein wird, die diesem schmachvollen Auftritt beigewohnt haben.« Miss Knack, die ohne Zweifel das älteste der anwesenden Mädchen war, erklärte mit großer Feierlichkeit, es würde ihr eine Warnung sein, und dasselbe taten sämtliche junge Damen mit Ausnahme von 2 oder 3, die einige Zweifel zu hegen schienen, ob solche Knäbelbärte Unrecht handeln könnten. »Warum sagen Sie dies alles vor so vielen Ohren?« flüsterte Ralph. »Sie wissen ja, dass es Ihr Ernst nicht ist.« »Es ist mein Ernst«, erwiderte Madame Mantalini laut und zog sich zu Miss Knack zurück. »Aber bedenken Sie doch, es ist der Mühe wert«, fuhr Ralph fort, der bei der Sache wesentlich beteiligt war. »Eine unverheiratete Frau hat kein eigenes Vermögen.« »Gott verdammt, keinen roten Heller, meine Seele«, rief Mr. Mantalini sich auf den Ellenbogen stützend. »Das weiß ich sehr wohl«, sagte Madame Mantalini den Kopf emporwerfend, »und ich habe auch keinen roten Heller. Das Geschäft, die Vorräte, dies Haus samt allem, was darin ist, gehört Miss Knack.« »Da reden Sie vollkommen wahr«, fiel Miss Knack ein, mit welcher die vormalige Geschäftinhaberin hierüber eine geheime Verabredung getroffen hatte, »und ich bin in meinem ganzen Leben nicht froher gewesen, als ich Seelenstärke genug besaß, auch die vorteilhaftesten Heiratsanträge zurückzuweisen, als ich es jetzt bin, wenn ich an meine dermalige Lage denke und sie mit ihrer so unendlich unglücklichen und unverdienten vergleiche, Madame Mantalini.« Hell und Teufel, rief Mr. Mantalini, den Kopf nach seiner Gattin umwendend. Wird Liebchen die neidische alte Jungfer nicht dafür zwicken und auf den Mund schlagen, dass sie sich untersteht, Liebchens Perle zu beleidigen? Doch die schönen Tage der Schmeicheleien Mr. Mantalinis waren vorüber. Madame sagte, »Miss Knack ist meine intime Freundin, Sir«, und ließ auch durchaus keine Anzeichen eines erweichten Sinnes blicken, obwohl ihr Gatte charmierend so lange nach ihr hinschielte, bis seine Augen in Gefahr zu geraten schienen, nie wieder die rechte Stellung zu erhalten. Der vortrefflichen Miss Knack Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muss anerkannt werden, dass sie das Hauptwerkzeug gewesen war, diese veränderte Lage der Dinge herbeizuführen. Belehrt durch tägliche Erfahrung, dass keine Aussicht des Gedeihens oder auch nur der Möglichkeit des Fortbestehens der großen Putz- und Kleidermacherunternehmung vorhanden sei, solange Mr. Mantalini bei den Ausgaben noch irgend Hand im Spiele behielte und wesentlich beteiligt beim guten Fortgange des Geschäfts, war sie beflissen gewesen, einige kleine Privataffären und verborgene Charakterzüge des Wackeren zu erforschen und bei Madame Mantalini in ein so kunstvolles Licht zu stellen, dass sie derselben die Augen weit glücklicher geöffnet, als es durch jahrelange noch so vernünftige und philosophische Vorstellungen möglich gewesen sein würde. Am besten hatte Miss Knacks Entdeckung einer zärtlichen Korrespondenz gewirkt, in deren Verlauf Madame Mantalini als alt und ordinär geschildert wurde. Madame Mantalini weinte indes trotz ihrer Festigkeit auf das Erbärmlichste. Sie stützte sich auf Miss Knack, deutete nach der Tür hin und ließ sich von der genannten und sämtlichen anderen jungen Damen mit sympathisierenden Mienen hinausführen. »Nickleby«, sagte Mr. Mantalini in Tränen, »Sie sind Zeuge der verdammten Grausamkeit von Seiten der verdammtesten Zauberin und Herzensfesslerin, die es jemals gab. Oh, Gift und Tod, ich verzeihe der Frau.« »Verzeihe der Frau«, wiederholte Madame Mantalini zornig. »Ja, ich verzeihe ihr, Nickleby«, sagte ihr Gatte. »Sie werden mich tadeln, die Welt wird mich tadeln, die Frauen werden mich tadeln. Jeder Mann wird aufs Verwünschteste lachen, spotten, lächeln und grinsen. Man wird sagen, sie war hochbeglückt. Sie wusste es nicht. Er war zu schwach, er war zu gut. Er war ein verdammt prächtiger Kerl, liebte aber zu feurig. Er konnte es nicht ertragen, wenn sie unwirsch war.« Ihn schalt und schimpfte. Es war kieselhart, tigerherzig, doch ich verzeihe ihr. Nach dieser herzbrechenden Rede fiel Mr. Mantalini wieder der Länge nach nieder und lag allem Anscheine nach bewusstlos und regungslos da, bis sämtliche Frauenzimmer sich entfernt hatten, worauf er sich vorsichtig zum Sitzen emporrichtete und Ralph mit äußerst niedergeschlagenen Mienen und das Fläschchen und den Teelöffel noch immer in den Händen haltend anstarrte. »Sie können jetzt diesen Possen ein Ende machen und wieder aus dem Stegreif leben«, sagte Ralph kaltblütig den Hut aufsetzend. »Alle Teufel, Nickleby, Sie können doch unmöglich im Ernst reden.« »Ich scherze selten. Gute Nacht.« »Nein, nein, Nickleby, hören, ich irre vielleicht und will es hoffen. Sie müssen es am besten wissen. Gute Nacht.« Ralph stellte sich, als ob er Mantalinis Bitten noch zu verweilen und ihm zu raten nicht hörte, überließ den Entmutigten seinen Betrachtungen und entfernte sich sacht aus dem Hause. »Oho«, sagte er, »bläst der Wind schon so bald aus der Richtung? Halb Spitzbube und halb Dummkopf, und sowieso erkannt. Ich sollte meinen, Sir, ihr Stündlein hätte geschlagen. Er zeichnete bei diesen Worten eine Notiz in seine Brieftafel ein, in welcher Mr. Mantalinis Name sehr hervorstechend figurierte, sah auf seine Uhr und eilte nach Hause. Es war schon nach 9 Uhr. »Sind Sie da?« war seine erste Frage, sobald ihm Newman die Tür geöffnet hatte. Newman nickte. »Seit einer halben Stunde. 2? Der eine ein dicker, vollwangiger Mann? Ja, in Ihrem Zimmer. Holen Sie eine Mietkutsche.« »Eine Mietkutsche? Wie? Sie wollen nach wie?« stotterte Newman. Ralph wiederholte sehr unwillig seinen Befehl. Knox, der wegen seiner Verwunderung gar wohl Entschuldigung verdiente, denn er hatte Ralph noch nie in einer Kutsche gesehen, ging, um denselben auszuführen, und kehrte nach wenigen Minuten mit dem Fuhrwerke zurück. Ralph, Mr. Squeers und der dritte Herr, den Newman nie gesehen hatte, stiegen ein. Newman stand am Schlage und zerbrach sich den Kopf nicht damit, wohin sie führen oder worin der Zweck der Fahrt bestehen möchte, bis er zufällig von dem Kutscher den Bestimmungsort nennen hörte. Wie ein Blitz und im höchsten Erstaunen schoss er in das Haus hinein, holte seinen Hut und hinkte der Kutsche nach, um hinten aufzuspringen. Sie war ihm indes schon zu weit voraus und er stand endlich keuchend still und schaute ihr nach. »Ich weiß freilich nicht, was ich durch mein Mitfahren nützen könnte«, sagte er bei sich selbst. »Er würde mich sehen. Dahin zu fahren? Was mag es sollen? Hätt ich's gestern gewusst, so hätt ich's kundtun können. Es bedeutet nichts Gutes, auf keinen Fall Gutes.« Er wurde in seinen Betrachtungen durch einen grauhaarigen Mann von auffallendem, aber nichts weniger als einnehmenden Äußern gestört, der an ihn heranschlich und ihm um eine Gabe ansprach. Newman war noch in tiefen Gedanken und ging davon, allein der Bettler folgte ihm und suchte sein Mitleid durch eine so schauerliche Erzählung zu erwecken, dass er, der freilich fast selbst der Almosen bedurft hätte, den Hut abnahm und nach ein paar Halbpenzen suchte, da er, wenn er einigermaßen bei Gelde war, dasselbe in einen Zipfel seines Taschentuchs zu knüpfen pflegte, das er in der Hutkrone trug. Während er sich beschäftigte, den Knoten mit den Zähnen zu lösen, sagte der Bettler etwas, wodurch seine Aufmerksamkeit erregt wurde. Worin es aber auch bestehen mochte, es führte zu mehrerem und endlich dazu, dass Newman und der Bettler, dieser eifrig redend, jener gespannt zuhörend, miteinander fortgingen. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 26. Oktober 2024.